Just want to welcome those on the website. Ich möchte die auf der Website Let's begrüßen. Give them a nice applause, those on the website. Lass uns ihnen einen guten Applaus geben. Okay, we're in 1 Corinthians 15. Just we're going to read the first verse. 1. Korinther 15, den ersten Vers. It says, Now I make known to you, brethren, the gospel which I preached to you. Ich tue euch aber, Brüder, das Evangelium kund, das ich euch verkündigt habe, which also you received, das ihr auch angenommen habt, in which also you stand. In dem ihr auch steht. Just this principle tonight of standing in the truth. Nur dieses Prinzip, in der Wahrheit zu stehen heute Abend. We've received the gospel. Wir haben das Evangelium empfangen. I did in 1976. Ich habe es 1976. And that's 28 years ago now. Das ist jetzt 28 Jahre her. Pastor Matt, 26 years ago. Pastor Matt vor 26 Jahren. And the gospel that we received Und das Evangelium, was wir empfangen haben, was the good news that God was for us. War die gute Botschaft, dass Gott für uns ist. In Romans chapter 5 In Römer Kapitel 5 says that while we were yet helpless heißt es, wo wir noch hilflos waren, at the right time zur richtigen Zeit Christ died for the ungodly. Ist Christus für den Gottlosen gestorben. This is the good news. Das ist die gute Nachricht. That we were helpless, dass wir hilflos waren. And at the perfect time in history, und zum genau richtigen Zeitpunkt in der Geschichte, Galatians 4:4, Galater 4:4, in the fullness of time, in der Fülle der Zeit, Christ came and died for the whole human race. Kam Christus und starb für die ganze menschliche Rasse. And this is the gospel. Und das ist das gute, die gute Botschaft. And we received it. Wir haben sie empfangen. In a state of helplessness. Im Zustand der Hilflosigkeit. And it transformed our life. Und es hat unser Leben verändert. And this is what we stand in. Und in dem stehen wir. We stand in this truth. In dieser Wahrheit stehen wir. That God helps us when we're helpless. Dass Gott uns hilft, wenn wir hilflos sind. Now if you turn to Ephesians 6. Wenn wir zu Epheser 6 blättern. We can go back to verse 13. Vers 13. That we spoke about last week. Darüber haben wir letzte Woche gesprochen. Therefore take up the full armor of God. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes. That you may be able to resist in the evil day. Damit ihr an dem bösen Tag widerstehen könnt. Yeah. Having done everything to stand firm. Wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. One definition of stand is Eine Definition von stehen ist to remain effective effektiv zu bleiben and unchanged unveränderbar It's one definition Das ist eine Definition To stand also means to resist successfully Stehen bedeutet auch erfolgreich widerstehen And the devil wants to move us from certain truths Der Teufel möchte uns von bestimmten Wahrheiten wegbewegen. Verse 14, it says, Stand firm, therefore. Vers 14, so steht nun. Having girded your loins with truth. Eure Lenden umgürtet mit Wahrheit. We talked about how this is a subjective and an objective truth. Wir haben darüber gesprochen, dass es eine subjektive und objektive Wahrheit ist. It's the truth of God's word. Die Wahrheit Gottes Wortes. Received and implanted in my heart. Empfangen und in meinem Herzen eingepflanzt. And then it becomes a subjective reality inside of me. Und dann wird es zur subjektiven Realität in mir. And when the word becomes part of me. Und wenn das Wort ein Teil von mir wird. And can discern the thoughts and intentions of my heart. Und die Gedanken und Absichten meines Herzens erkennen kann. In Hebrews 4:12. In Hebräer 4:12. For the word of God is quick and powerful. Denn das Wort Gottes ist mächtig und schnell. And sharper than any two-edged sword. Und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. I mean, there's some pretty sharp two-edged swords. Es gibt sehr scharfe zweischneidige Schwerter. There's some pretty sharp knives. Sehr scharfe Messer. Have you ever seen one of those Stanley knives to cut paper? Habt ihr schon mal so ein Stanley Messer gesehen, mit dem man Papier schneidet? Or you ever buy a brand new knife, a Swiss Army knife or something? Oder habt ihr ein Schweizer Taschenmesser oder Armeemesser gekauft? And that thing is so sharp. Das ist so scharf. You got to be careful with it. Du musst ganz vorsichtig damit umgehen. Well, the word of God is sharper than any sword that ever existed in human history. Das Wort Gottes ist schärfer als jedes Schwert, was es jemals gegeben hat. Could you imagine measuring or having a worldwide competition for the sharpest sword. Könnt ihr euch vorstellen, dass es einen weltweiten Wettbewerb gibt für das schärfste Schwert? Yeah. Here we have some pumpkins. Da haben wir solche Kürbisse. And this sword is so sharp. Und dieses Schwert ist so scharf. I just have to lay it on the pumpkin. Ich muss es nur auf den Kürbis legen. And it just goes through. Es geht durch. It's so sharp. So scharf ist es. Well, this one is so sharp. Also dieses ist so scharf. That I don't even have to lay it on the pumpkin. Dass ich es gar nicht auf den Kürbis legen muss. And it cuts through it. Und es I have to hold it back. It just. Ich muss es sogar zurückhalten. But the word is sharper than any sword that ever existed in human history. Aber das Wort ist schärfer als jedes Schwert, was es jemals gegeben hat. And it can divide my soul from my spirit. Meine Seele von meinem Geist scheiden. So I can discern the things that are from God and the things that are from the flesh. Damit ich die Dinge unterscheiden kann, die von Gott sind oder vom Fleisch. And it can even search and discern the thoughts and motivations of my heart. Und es kann sogar die Gedanken und Motive meines Herzens durchsuchen. And having put on the breastplate of righteousness. Und bekleidet mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit. Again, this is a twofold righteousness. Das ist eine zweifache Gerechtigkeit. Just like the truth is twofold. So wie auch die Wahrheit zweifältig ist. Objective, subjective. Objektiv und subjektiv. And this righteousness is imputed to us. Und diese Gerechtigkeit ist uns angerechnet. That means it's put on our account in heaven. Es ist auf unser Konto im Himmel gegangen. And it's also imparted to us. Und es wird uns auch ein Teil von uns through the Holy Spirit, durch den Heiligen Geist, based on the fact that it was given to us, auf der Basis, dass es uns gegeben wurde, in our heavenly bank account, auf dem himmlischen Konto. 2. Korinther 5:21. We have his righteousness. Wir haben seine Gerechtigkeit. He who knew no sin, er, der von keiner Sünde wusste, became sin, wurde zur Sünde, that we might be made the righteousness of God in him. Damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes gemacht würden. So Christ gave me his righteousness. Christus gab mir seine Gerechtigkeit. And I took his. Und ich nahm seine. Oh boy. Oh je. A lot of water inside that pulpit now. Viel Wasser in der Kanzel jetzt. Okay, and a lot of water. And broken glass. Okay. Zerbrochenes Glas. Okay. And it's called. Man nennt das. It's an exchange. Ein Austausch. My filthy rags were put on his account. Meine schmutzigen Lumpen wurden auf sein Konto gegeben. His perfect righteousness was put on my account. Und seine perfekte Gerechtigkeit wurde mir angerechnet. And when I believe in him, my name is written in heaven. Und wenn ich an ihn glaube, ist mein Name im Himmel geschrieben. And he gives me his righteousness. Und er gibt mir seine Gerechtigkeit. That's why we have security as believers. Darum haben wir als Gläubige Sicherheit. That when we stand before the Lord, dass wenn wir vor dem Herrn stehen, will enter the kingdom, wir in das Königreich eintreten because dürfen, the Father will look at the righteousness of the Son. Weil der Vater auf die Gerechtigkeit des Sohnes blicken wird. But based on this truth, aber basierend auf dieser Wahrheit, we also receive imparted righteousness. Empfangen wir auch eine Gerechtigkeit, die uns zuteil wird. A reflection of God's righteousness in our life. Eine Widerspiegelung der Gerechtigkeit Gottes in unserem Leben. 2. Korinther 5:17. 2. Korinther 5:17. We are a new creation. Wir sind eine neue Kreatur. And we reflect what we focus on. Und wir widerspiegeln das, auf das wir uns konzentrieren. Jesus said in Matthew 6. Jesus sagte in Matthäus 6. Starting with verse 19. Vers 19. Where your treasure is, that's where your heart is. Wo dein Schatz ist, dort ist dein Herz. And if your heart is in heaven, und wenn dein Herz im Himmel ist, and if your righteousness is in heaven, und wenn deine Gerechtigkeit im Himmel ist, with Christ, mit Christus, the God-Man, dem Gottmensch, then we will reflect that in time. Dann werden wir das in der Zeit widerspiegeln. Whatever we're focusing on is going to reflect through our life. Das, worauf wir uns konzentrieren, wird in unserem Leben widergespiegelt. This is imparted righteousness. Das bedeutet Gerechtigkeit, die uns ein Teil wird. I reflect I reflect the nature of God. Ich spiegel das Wesen Gottes wider. It's not my righteousness. Es ist nicht meine Gerechtigkeit. In one sense it is, but in one sense, in the greater sense, it's always God's. In gewissem Sinne ist sie das schon, aber im größeren Sinne ist sie Gottes. And I'm reflecting it. Und ich spiegel sie wider. And this is my breastplate. Und das ist mein Brustpanzer. To protect my vital organs. Der meine lebenswichtigen Organe beschützt. This breastplate was on the front and the back. Dieser Brustpanzer war vorne und hinten. Now when I went deer hunting the first time when I was 23 years old. Wie ich zum ersten Mal mit 23 Hirschjagen auf Hirschjagd war. I know this is going to upset 40% of the people in this room. Ich weiß, dass es 40% der Leute nicht jetzt mögen werden. I have to explain the point. Ich muss das aber erklären. My friend said to me, mein Freund sagte mir, put the arrow, nimm den Pfeil in the vitals. Und schieß ihn in die Vitalorgane. Somewhere here you hit the lungs, irgendwo da bei den Lungen, the heart, im Herzen, any of the liver, any of the major Leber, organs. In eins der großen Organe. And when soldiers fight, they shoot for the major organs. Auch wenn Soldaten kämpfen, versuchen sie, die Vitalorgane abzuschießen. Es ist schwieriger, jemanden im Kopf zu treffen, besonders wenn er einen Helm trägt. A small target. Das ist ein kleines Ziel. Aber wenn man den Oberkörper anzielt, you have a big target. Hast du ein großes Ziel. Now, if someone standing across the road from you and has a gun, wenn jemand gegenüber der Straßenseite auf der anderen Straßenseite steht und eine Pistole hat, the first thing you do, was ist das Erste, was du machst? Besides run, außer zu rennen. You turn sideways. Du drehst dich zur Seite. If someone's holding a gun at you, you turn sideways. Wenn jemand dir eine Pistole ansetzt, dann dreh dich zur Seite. You make your target much smaller. Dadurch machst du die Zielscheibe kleiner. And it's almost impossible for someone to hit you across the street with a pistol. Und es ist fast unmöglich, dass dich jemand von der anderen Straßenseite mit der Pistole schießen, treffen kann. Go to a shooting range sometimes and try to hit a target. Geh mal zu einem Schützending und versuch eine Zielscheibe zu treffen. Yeah, a shooting range. Don't you have those here? Schützen. I know it's, Schießkeller. You know, anti-guns and stuff here. I know it. But you got to have one shooting range in the country. Also irgendwo in diesem Land muss es doch einen Schießkeller geben. Marcus took me to one anyway. Markus hat mich schon zu einem gebracht. You try to shoot a target at 4 meters away and you'd be surprised how badly you miss. Du versuchst ein 4 Meter entferntes Ziel zu schießen und du wirst erstaunt sein, wie schlecht du das treffen wirst. Anyway, jedenfalls. This is with a pistol, of course. Mit der Pistole natürlich. You know, with a shotgun, of course you can hit it. But anyway, Shotgun kann man es natürlich. The devil wants to hit us in the vitals. Der Teufel möchte uns in den lebenswichtigen Organen in the treffen. Vital organs, lebenswichtigen right? Organen. And this is our breastplate. Und dafür ist der Brustpanzer. It is God's righteousness. Es ist Gottes Gerechtigkeit. It is 1 John 1:9. 1. Johannes 1:9. If I confess my sin, wenn ich meine Sünden bekenne, He is faithful and just to forgive me my sin and cleanse me from all unrighteousness. Ist er treu und gerecht, mir meine Sünde zu vergeben und mich von aller Ungerechtigkeit zu reinigen. We should just paint that verse on our chest. Wir sollten diesen Vers auf unserer Brust malen. That's our breastplate. Das ist unser Brustpanzer. We're gonna fail, the arrows will come in. Wir werden versagen und die Pfeile werden herangeschossen kommen. Peter asked the Lord, Lord, if I fail, if a man offends me 7 times a day, should I forgive him? Petrus fragt den Herrn, Herr, wenn mich einer 7 Mal beleidigt an einem Tag, soll ich ihm vergeben? The Lord said 70 times 7. Der Herr sagt 7 mal 70 mal. Expressing the nature of God. Und womit er das Wesen Gottes ausdrückt. That I can go to God infinitely with 1 John 1:9 and I can protect myself from the darts of the devil. Dass ich endlos zu Gott gehen kann und mich vor den Pfeilen des Teufels beschützen kann. And the more the better. Je mehr, desto besser. You get used to the armor. Du gewöhnst dich an die. You wear the armor. Die Rüstung. The Romans had to wear the armor all the time. Die Römer mussten ihre Rüstung ständig tragen. Just part of their clothing. Es war Teil ihrer Kleidung. And I get used to 1 John 1:9. Und ich gewöhne mir 1. Johannes 1:9 an. Oh Lord, that word I just said was harsh. Oh Herr, das Wort, was ich gerade gesagt habe, war zu scharf. That was an unkind look. Das war ein unfreundlicher Blick. I just walked right past that person. Ich bin direkt vorbeigegangen an dieser you Person. You can use 1 John 1:9 400-500 times a day. Du kannst 1. Johannes 1:9 400-500 Mal pro Tag benutzen. It's your breastplate. Es ist dein Brustpanzer. It protects the vital organs. Er beschützt die Vitalorgane. How many times people put the breastplate down? Wie oft legen die Leute den Brustpanzer nieder? They've got a poisonous dart in their heart or liver or kidney. Und es kommt ein giftiger Pfeil ins Herz, in die Niere. Right in the appendix. In den Blinddarm. Or in the liver, in the kidneys from behind. Oder in die Nieren von hinten. Or right in the spinal cord. Genau in die ins Rückenmark. Right. This is real warfare. Es ist wirklicher Kampf. Yeah, people walk around, they got arrows going right through them, you know. Menschen gehen da mit steckenden Pfeilen herum. You know, how you doing there? Wie geht's dir so? Oh, I'm okay. Ah, ganz okay. How's your day? Wie war dein Tag? Oh, not so good. Ja, nicht so gut. Yeah, it looks so good. Du siehst nicht so gut you aus. You got an arrow coming in here, and du you got da one einen over Pfeil here. Rausstecken und da. You're living in the effects of not having a breastplate on. Du lebst in den Auswirkungen, dass du keinen Brustpanzer anhast. And now verse 15. Vers 15. Having shod your feet with the preparation of the gospel of peace. Und beschut an den Füßen mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens. This word preparation. Dieses Wort Bereitschaft. In the Greek is foundation. Bedeutet Grundlage. Right, when you build a foundation, it's the preparation. Wenn du eine Grundlage baust, ist das die Vorbereitung. But the word is foundation. Aber das Wort ist Grundlage. And preparation is implied. Und Vorbereitung ist mit einbezogen. And you see these soldiers that would go into battle. Und man sieht Soldaten, die zur Schlacht ziehen. In the Roman times. Zu Zeiten der Römer. They would have this a spike on the back of their shoes. Hatten sie hinten bei den Schuhen einen Stachel, Dorn, yeah, so they couldn't be pushed back. Damit sie nicht zurückgeschlagen werden konnten. So they could hold the line. Damit sie die Front halten konnten. So that when the enemy came against them with their shields, they could hold. So dass wenn der Feind mit ihnen ihnen mit den Schildern entgegenkam, konnten sie widerstehen. And this is what we need to do. Und das müssen wir auch tun. We need to stand in the gospel. Wir müssen im Evangelium stehen. But the devil wants to move us off this vital ground. Aber der Teufel möchte uns von diesem lebenswichtigen Boden wegbringen. There was a great man, one of David's mighty men. Es gab einen großen Mann, einen der mächtigen Männer Davids. In 2 Samuel. In 2. Samuel. And he held his ground. Und er blieb standhaft. And if I can just find his name in 2 Samuel 23. 2. Samuel 23. So I can just find this guy here. Ich schaue nur nach seinem Namen. And let me see, blah, blah, blah. Where is he? He held his ground. Where was he? Er war standhaft. Yeah, there it is. Verse 11. Vers 11. Now here's a mighty man of God. Da kommt ein mächtiger Mann Gottes. And after him was Shammah. Und nach ihm kommt Shammah. The son of Agi. Der Sohn des Age. The Hararite. Der Harariter. Yeah, and the Philistines were gathered into a troop. Where there was a plot of ground full of lentils. Und die Philister sammelten sich zu einer Truppe. Nun war dort ein Acker voller Linsen. The Philistines speak of demons. Die Philister stehen für Dämonen. A troop of demons. Eine Truppe Dämonen. Like in Luke 8. Wie in Lukas 8. 31. Where the demon's name was Legion, for we are many. Wo der Dämon hieß Legion, weil es viele waren. Right, and here it says. Hier steht. And the people fled from the Philistines. Da floh das Kriegsvolk vor den Philistern. And Shammah took his stand in the midst of the plot. Da stellte er sich mitten auf das Stück. Defended it and struck the Philistines. Und entriss es ihnen und schlug die Philister. And the Lord brought about a great victory. So schaffte der Herr eine große Rettung. The demons, you know, they want to move us off the finished work. Die Dämonen wollen uns vom vollbrachten Werk wegdrängen. They want to get us off the foundation. Sie wollen uns von der Grundlage wegbekommen. That God is for me. Dass Gott für mich ist. That God loves me when I'm helpless. Dass Gott mich liebt, wenn ich hilflos bin. This was the gospel that we received. Das war das Evangelium, was wir empfangen haben. 1 Corinthians 15:1. 1. Korinther 15:1. I preached the gospel and you received it. Ich habe das Evangelium gepredigt und ihr habt es empfangen. And the gospel is that Christ came and died. Und das Evangelium ist, dass Christus kam und starb, and was buried, begraben wurde, rose from the dead, wieder auferstand von and den Toten sits at the right hand of God the Father. Und nun zur Rechten Gottes des Vaters sitzt. But as far as applying to us, aber was uns betrifft, it is Romans 5:5-6. Ist es Römer 5:6. It says in 5:5. Da steht in 5:5. That the love of God is shed abroad in our hearts. Dass die Liebe Gottes in unserem Herzen ausgegossen ist. And by the Holy Spirit that was given to us. Durch den Heiligen Geist, der uns gegeben wurde. And that love. Und diese Liebe. Is the next verse. Ist der nächste Vers. That when while we were helpless. Dass wo wir noch hilflos waren. When we were helpless. Während wir noch hilflos waren. At in due time Christ died for the ungodly. In der Erfüllung der Zeit ist Christus für die Gottlosen gestorben. And this is what we stand in. Und auf dem stehen wir. And this is what the devil wants to move us from. Und von dem möchte der Teufel uns wegbekommen. We're girded with truth. Wir haben die Wahrheit gegürtet. We love our Bibles. Wir lieben unsere Bibeln. We understand the fallen nature. Wir verstehen die gefallene Natur. And as Saint Francis once would say, und wie Sankt Franz, Brother der heilige Franz, sagen würde, Franziskus, yeah. He Bruder called Esel, his human nature Brother Ass. Er hat seine menschliche Natur Bruder Esel genannt. It was always the nature that didn't want to do God's will. Das war die Natur, das Wesen, das nicht Gottes Willen tun wollte. He always had to drag it. It was stubborn as a donkey. Er musste es immer mitschleppen. Es war stur wie ein Esel. And he saw in himself this other side. Und er sah in sich diese andere Seite. And we see it also. Wir sehen sie auch. Galatians 5:16. Galater 5:16. Flesh against the spirit. Fleisch gegen den Geist. They are in war with one another. Sie bekämpfen einander. It is a daily thing. Es ist täglich. But if we walk in the Spirit, aber wenn wir im Geiste wandeln, we won't fulfill the lust of the flesh. Werden wir nicht die Lust des Fleisches erfüllen. It doesn't say we will eradicate it. Es heißt nicht, dass wir sie loswerden. It says we will not fulfill it. Wir werden sie nicht erfüllen. So the battle goes on. Also der Kampf geht weiter. But we have our banner called the finished work. Aber wir haben unser Banner. Drauf steht das and, vollbrachte Werk. And that says und das heißt, that when I was helpless, God sent Christ to die for me. Als ich hilflos war, hat Gott Christus gesandt, um für mich zu sterben. And this is what I stand in. Und auf dem stehe ich. I preach the gospel. Ich predige das Evangelium. You received it. Ihr habt es empfangen. And you also stand in it. Und ihr steht auch darin. And how often we will find ourselves in a hopeless state. Und wie oft finden wir uns in einer hilflosen Lage? Yeah, in a helpless state. In einer hilflosen Lage. As believers. Als Gläubige. 20 years, 30 years, 40 years. 20, 30, 40 Jahre. Even at the end of Paul's life in 2 Timothy 4. Sogar am Ende des Lebens des Paulus in 2. Timotheus 4. He is in prison. Ist er im Gefängnis? And he said, "No one stood with me." Und er sagt, niemand ist mir beigestanden. Except the Lord. Außer der Herr. In a helpless situation. In einer hilflosen Situation. But he stands in the gospel. Aber er steht auf dem Evangelium. God is for me. Gott ist für mich. I'm not surprised at my helplessness. Ich bin nicht überrascht von meiner Hilflosigkeit. I'm not surprised at all the things that can happen. Ich bin nicht überrascht über all die Dinge, die passieren können. 2 Corinthians chapter 4. 2. Korinther 4. Verse 7. Vers 7. We have a treasure in an earthen vessel. Wir haben einen Schatz in einem irdenen Gefäß. That the excellency of the power might be of God. Damit die überschwängliche Macht von Gott sei. And not of us. Und nicht von uns. And so all these things happen. Und all diese Dinge passieren. We are cast down but not forsaken. Wir werden hingeschmissen, aber sind nicht verlassen. We're confused but not verwirrt, aber nicht not in despair. Verzweifelt. And all these things. Und diese Dinge. Because we stand in the gospel. Weil wir im Evangelium stehen. But woe unto me if the devil can push me off the foundation. Aber wehe mir, wenn der Teufel mich von der Grundlage wegdrängen kann. Woe unto me if the devil can just deceive me off the foundation. Wehe mir, wenn der Teufel mich hinweglocken kann. If he can intimidate me. wenn er mich einschüchtern kann. And suddenly I'm fighting a battle. Und plötzlich bin ich mitten im Kampf. But I'm not grounded in the gospel of peace. Aber ich bin nicht im Evangelium des Friedens gegründet. And that gospel of peace is that I have peace with God through Christ. Und dieses Evangelium des Friedens ist, dass ich Frieden habe mit Gott durch Christus. Ephesians chapter 2 verse 15. Epheser 2 Vers 15. He is our peace. Er ist unser Friede. He has separated the division. Er hat die Trennwand beseitigt. Between us and God. Zwischen uns und Gott. Ephesians chapter 2 verse 14 through 16. Epheser 2 Vers 14 bis 16. And now in verse 17 we have access to the Father through one Spirit. Und jetzt in Vers 17 haben wir Zugang zum Vater durch einen Geist. And this is the battle. Und das ist der Kampf. We find ourselves at times helpless. Wir finden uns manchmal hilflos. And then we think, und dann denken wir, oh boy. Oh Mann. What am I going to do? Was soll ich jetzt machen? The devil says, "Yes, what are you going to do now?" Der Teufel sagt, ja, was wirst du jetzt machen? Yeah. Okay, what are you going to do? Was machst du jetzt? And our belt is loose. Und unser Gürtel ist locker. Just kind of hanging there, you know. Der hängt dann it's not so even rum. Like it's not even like buckled. It's ist just nicht einmal zugeschnallt. You know, and the breastplate is on the ground somewhere. Und die Panzer liegt am Boden. No, the belt isn't girded, sloppy. It's on the ground. Der Gürtel ist ganz schlampig auf dem Boden. Where's truth? Wo ist die Wahrheit? Where's the meditation of the mind? Wo ist das Nachdenken der Gedanken? In Psalm 1, Psalm 1 meditates on the word day and night. Er denkt über das Wort nach Tag und Nacht. Wait a minute. There's something I've got to know here. Warte mal, da gibt's etwas, was ich wissen muss. Wait a minute. God is the God of the second chance. Gott ist der Gott der zweiten Möglichkeit. Taste and see that the Lord is good. Psalm 34:8. Schmecke und sehe, dass der Herr gut ist. Or is it 33:8? Psalm. Thank you, Gerald. 43, Vers 8. Taste and see the Lord is good. Schmecket und sehet, dass der Herr gut ist. I'll go with an easy one now. Psalm 23:1, the Lord is my shepherd. Das einfache Psalm 23:1, der Herr ist mein Hirte. I shall not want. Mir wird nichts mangeln. And suddenly it's like, where is my girdle? Und plötzlich denke ich, wo ist mein Gürtel? I haven't had this thing on all week. Ich habe das die ganze Woche nicht angehabt. Shame on me. I'm going to get in the word and gird the girdle. Du Schande, ich muss das den Gürtel wieder anschnallen und das Wort lesen. Wo ist mein Brustpanzer? My breastplate around somewhere. Schatz, siehst du irgendwo meinen Brustpanzer? It's in the trunk. Es ist im Auto Kofferraum. Oh my goodness. Lord help me. I left it in the trunk again. Hilf mir, ich hab's im Kofferraum gelassen. And you put that thing on and you say, God forgive me. Und du ziehst es an und sagst, Herr, vergib mir. Not having this thing on. Dass ich dieses Ding nicht angehabt habe. And then you begin to take your ground again. Und dann nimmst du wieder deinen Boden and you stand in the gospel, und du stehst im Evangelium, that God is for me when I'm helpless, dass Gott für mich ist, wenn ich hilflos and bin. This is his plan. Und das ist sein Plan. And through the whole day I can sense this. Und den ganzen Tag lang kann ich das spüren. God, I'm going into another situation, Gott, mir steht wieder eine Situation bevor. And God help me if I think I'm not helpless. Und Gott hilft mir, wenn ich nicht glaube, dass ich hilflos bin. Because I can fight battles in the natural, weil ich kämpfe auch im Natürlichen kämpfen kann. But am I really winning them? Aber gewinne ich sie dann wirklich? We wrestle not against flesh and blood. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. But against spirits. Aber gegen Geister. So even if I win the battle in the natural, did I really win the battle in reality? Also wenn ich sogar den Kampf im Natürlichen gewinne, habe ich in der geistlichen Wirklichkeit den Kampf gewonnen. Oh Lord, let me stand in the gospel. O Herr, lass mich im Evangelium stehen. Let me know every single day of my life. Lass mich wissen, jeden Tag meines Lebens, that I'm helpless, I need you. Dass ich hilflos bin, dass ich dich brauche. John 15:4. Johannes 15:4. Without me, ohne mich, you can do nothing. Könnt ihr nichts tun. Nothing. Nichts. I mean, that's as helpless as you can get, right? Also hier flugeser geht's nicht. Without me, you can do nothing. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Wow, I'm going to stand in that. In dem muss ich stehen. He was for me. Er ist für mich. He is for me. Er ist für he mich. He will always be for me. Er war für mich und wird immer für mich and sein. And this is the battle. Und das ist der Kampf. And I will not be moved from this. Und ich werde, lass mich nicht wegdrängen von I will dem. Take my stand. Ich werde stehen. And I will be unaltered. Ich werde Position beziehen und mich nicht verändern lassen. In the gospel. Im Evangelium. And the devil would want to move me off that foundation. Und der Teufel möchte mich von dem Grund, von der Grundlage wegbringen. And say, you need God again? Und sagst, schon wieder brauchst du Gott? Come on. I mean, you're not even mature in here. Du bist ja noch gar nicht reif genug. Yeah, I know, I'm not. Ja, ich weiß. This is hard. Es ist schwer. You know, the Christian life is hard. Weißt du, das christliche Leben ist schwer. Yeah, it's so hard, isn't it? So schwer, hard. Gell? Do you want to quit? Willst du nicht aufhören? Yeah, I'm thinking of quitting. Ja. Yeah, it's hard. Manchmal denke ich dran, das ist schon schwer. The Christian life is not hard. Das christliche Leben ist nicht it's schwer. It's impossible. Es ist unmöglich. We cannot live the Christian life. Wir können das christliche Leben nicht leben. It is impossible. Es ist unmöglich. For the natural man to live the Christian life. Für den natürlichen Menschen das christliche Leben the zu leben. The standards are too high. Die Standards sind zu hoch. In the spirit. Im Geist. Pray always without ceasing. Betet immer ohne Unterlass. Do that one in the flesh. Mach das mal im Fleisch. In everything give thanks. Gib Dank in allem. Do that one in the flesh. Mach das einmal im Fleisch. Rejoice evermore. Freu dich immer da. Do that one in the natural. Mach das im Fleisch. The Christian life is impossible. Das christliche Leben ist unmöglich. For the natural man. Für den natürlichen Menschen. This is why we rejoice in the gospel. Darum freuen wir uns am Evangelium. Because the natural man will always be helpless. Weil der natürliche Mensch immer hilflos sein wird. And we take our stand in that. Und wir beziehen Position darin. Not just toward ourselves. Nicht nur uns selbst gegenüber. But toward others. Sondern auch anderen gegenüber. And when we're harsh with people. Und wenn wir scharf sind mit Menschen. We put the breastplate. We exercise the breastplate. Dann üben wir den Brustpanzer aus. Right? Lord, Herr, that was wrong. Ich lag falsch. Cleanse me from that. Reinige mich davon. Thank you for my righteousness in heaven. Danke für meine Gerechtigkeit im Himmel. Amen. Amen. So let's pray. Beten wir. Father in heaven. Vater im Himmel. We're in a battle here. Wir befinden uns im Kampf hier. As your word says. Wie dein Wort sagt. And the devil is a sly one. Und der Teufel ist schlau. And he would try to get us to move away from the gospel. Und er versucht uns da vom Evangelium wegzubringen. To try to make it some kind of a moral work system. Und er versucht es zu einem moralischen Werkesystem for strong people zu machen für starke Menschen. Who can measure themselves die sich selbst messen können among themselves miteinander untereinander. And live in their natural righteousness. Und in ihrer natürlichen Gerechtigkeit but we leben. Thank you today. Aber wir danken dir heute for the girdle of truth für den Gürtel der Wahrheit and for the breastplate of righteousness. Und für den Brustpanzer der Gerechtigkeit. And we thank you for our shoes und wir danken dir für unsere Schuhe, that plant us firmly die uns fest pflanzen in the finished work. Im vollbrachten Werk. Bless this message to our hearts tonight. Segne diese Botschaft zu unseren Herzen. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Amen.